1. Al nationen sin dazu aufgerufen, den Herrn zu rühmen und samtlich Volker sollen in für sein Taten preisen. 2. Den sein Neid erweis sich als Überraus machtig gegenüber uns, waren die Truie des Herrn für all uigkeit best und hat, preis daher den Herrn.